Deutschlandradio Kultur. Kriminalhörspiel. Guten Abend und herzlich willkommen zu der Sendung Krimi im Doppelpack. Schön, dass Sie dabei sind. Am Mikrofon begrüßt Sie Clarisse Cosset. Vor fast 25 Jahren wurde in einem Festakt im Berliner Schauspielhaus am Gendarmenmarkt die Auflösung der DDR begangen. Als im November 1989 die Mauer fiel, konnte niemand ahnen, dass die Einigung Deutschlands nicht mal binnen eines Jahres geschehen würde. Mit unglaublicher Rasanz wurde ein repressives System demontiert, ein Staat buchstäblich in die Tonne getreten, eine neue Ordnung geschaffen. Alles wurde neu gemischt und verteilt. Die DDR war ein Überwachungsstaat. Wohin jetzt mit all den Leuten, die für die Firma gearbeitet hatten? Für manche gab es eine gute Lösung. Mit denselben Qualitäten, die ihnen schon in der DDR genutzt hatten, konnten sie mühelos in westdeutsche Organe und Firmen integriert werden. Und so gab es Leute, für die die Einigung auch und vor allem ein wirtschaftlicher Segen war. Und andere, die den Absprung in die Marktwirtschaft nicht so geschickt geschafft hatten. Das sorgte natürlich für Unruhe, Neid und setzte kriminelle Energie frei. Und so kann ich Ihnen heute zwei spannende und zeittypische Kriminalhörspiele präsentieren, die in dieser ganz besonderen Übergangszeit in den Jahren nach 1990 spielen. Für das erste Kriminalhörspiel braucht es nicht viel Zutaten, nur einen geschlossenen Raum, aus dem man nicht herauskommt, ein huis clos, wie wir Franzosen sagen. Hier konzentriert sich alles auf den Dialog. Achten Sie auf die radiophone raffinierte Ansage. Im Montagsmagazin von Hessen 1, das Wetter für den Großraum Frankfurt und das Rhein-Main-Gebiet. Im Laufe des Vormittags Durchzug einer Schlechtwetterzone, die nach Norden bei... Anschluss daran für unsere Krimi-Freunde, Hängepartie, ein Kriminalhörspiel von Klaus G. Zabel. Das war knapp. Entschuldigen Sie, aber ist für die Chefetage reserviert, dieser Aufzug? Ja, schon gut. Ja, haben Sie nicht gehört, was ich... Was? Was denn? Du hier? Ja, ich. Sag mal, was suchst du hier, Eddie? Dich, natürlich. Sagen wir ein Smalltalk mit dir, ein ungestörtes, unbelauschtes Gespräch. Vielleicht das letzte zwischen uns. Ja. Wird kaum Zeit dafür sein, fürchte ich. Keine 50 Sekunden und der Fahrstuhl hat uns nach oben gebracht und dort wartet ein Haufen Arbeit auf mich. Ja. Alles wichtige Termine. Sag lieber Date. Solltest dich anpassen jetzt. Blitzbund. Der Fahrstuhl wird dich jedenfalls nicht hinaufliften. Nicht in deine Chefetage, Dr. Lemke. Wir bleiben erstmal in der fünften stehen. So. Das wollen wir doch mal sehen. Kannst den Knopf drücken, bis du schwarz wirst. Außer Betrieb, stillgelegt, von mir. Ach ja, richtig. Du bist ja spezialisiert auf sowas. Oh, sieh an. Du erinnerst dich. Hast also dein Gedächtnis nicht in den Reißwolf geschmissen wie deine Personalakte. Lassen wir die alten Geschichten. Vergangenheit. Sagen wir präziser Vorwendezeit. Was soll's noch, Eddie? Was früher mal nützlich war, ist heute kaum noch gefragt. Oder gerade? Nehmen wir zum Beispiel dich. Du bist doch auch wieder gefragt jetzt, oder? Man hat ja ein Büro eingerichtet. Manager für die Unternehmenssicherung. Konto für ein Spitzengehalt. Villa. Ausgezeichnet informiert. Kompliment. Muss jemand gewesen sein, der mir das Schnüffeln beigebracht hat. Ich habe dich seit Wochen nicht mehr aus den Augen gelassen. Ist ein Pech, mir damals in der Stadt über den Weg zu laufen. Ja, du erlaubst, ja? Sag mal, muss denn das sein in diesem Käfig? Der eine raucht, der andere trinkt. Wette, du hast immer noch einen Flachmann im Aktenkoffer, ja? Wie früher. Und du Braucher oder Trinker. Ist das das Gespräch, welches du gesucht hast? Ist mir egal, wie wir es anfangen. Was dabei rauskommt, zählt. Diesmal kommt echt was dabei raus. Das verspreche ich dir, Ahnung. Lange kannst du den Fahrstuhl nicht blockieren. Bis wir uns einig geworden sind schon. Längst geschehen. Du hast vor ein paar Monaten eine nicht ganz unbeträchtliche Summe von mir abkassiert. Cash. Also? Was willst du noch? Mit diesen läppischen paar Riesen kannst du mich nicht abspeisen, Arno. Dazu weiß ich zu viel. Was du weißt, wissen andere zwischen auch. Und wenn du es genau wissen willst, ihr Interesse an unseren einstigen Praktiken ist nur mäßig. Es ähnelt zu sehr ihrem eigenen Geschäftsgebaren. Und der Tritt, den du mir verpasst hast? Hat nicht jeder von uns seinen Tritt abgekriegt. Genosse oder nicht, Freund oder Feind. Die Rolle des Abwicklers stand dir am allerwenigsten zu. Er hat sich doch hervorragend eingerichtet in den alten Verhältnissen. Und du warst auch nicht gerade zurückhaltend, wenn es darum ging, das Schwert der Partei zu schwingen. Also, was soll's? Worauf willst du hinaus? Gibt's hier keine Tiefenprüfung? Dann müssten die doch längst wissen, dass dein letzter Parteiauftrag lautete, ein liberaler Demokrat zu werden, oder? Oder was? Christlicher Demokrat, hä? Ich habe ihnen die Arbeitersparte mein Geständnis abgelegt. Hast die Hosen runtergelassen? Ich verstehe. Flucht nach vorn ist manchmal das beste Überlebenstraining. Oh, schön, wie du das gesagt hast. Man muss sich nur an die Spielregeln halten, Edmund zubringe, dann kommt schon alles in Ordnung. Ordnung, ja. Ein ordentlicher Mensch warst du schon immer, Arno. Regel Nummer 1, Respektierung des Status quo, sprich Anerkennung bestehender Machtstruktur. Großartig, ich könnte dich direkt umarmen. Und weißt du, deine Ironie trifft mich nicht. Ach, du meinst, mit Sitz in der Chefetage bist du heute jenseits von Gut und Böse. Eine gewisse Gelassenheit kann ich nicht leugnen. Wie sieht eigentlich dein Vertrag aus als Sicherheitschef? Auf Probe? Die nächsten 5 Jahre sind sicher. Es sei denn, ja? Es gelingt mir, diese Sicherheit zu verhindern. Überschätz dich nicht, mein Lieber. Wollte ich gerade dir raten. Ich bin für die Sicherheit von mehr als 2000 Mitarbeitern verantwortlich. Du musst mir deinen Qualm ins Gesicht lassen. Man liest dir dein Verantwortungsbewusstsein förmlich von den Augen ab, gerade so rührend. Jederzeit bereit, für die Leute ins Feuer zu springen. Als hätten dich andere je interessiert. Hast doch immer nur an dich gedacht. Denkst auch hier und heute nur an dich? Vielleicht noch an deine Familie, gut. Sonst würdest du kaum jedes freie Wochenende nach Dresden checken. Seltsam. Da bricht so ein marodes System zusammen und schon kippst du aus den Latschen. Wo ist dein Standvermögen geblieben, Eddie? Ich hab die Kurve nicht gekriegt, so wie du. Mich hat's halt aus der Bahn geworfen. weil ich wirklich an das geglaubt habe, was da war. Ach, verstehst du, ich war so naiv und hab's verinnerlicht. Das sollte man nicht tun. An was glauben, das kann tödlich sein. Tja, das kann tödlich sein. Und was machst du jetzt? Nichts. Spazieren gehen, im Zwinger meist, manchmal auch unten an den Elbwiesen. Und Arbeitsamt. Zweimal im Monat. Ist ein armes Schwein, Herr Ding. Aber ich kann nichts tun für dich. Natürlich kannst du das. Das heißt, wenn du willst. Was willst du? Du musst mich einstellen. Ausgeschlossen. Wir werden ja sehen. Außerdem ist da noch das Geld, das du rechtzeitig beiseite geschafft hast. Hä? Ich habe unterschrieben, dass ich niemanden nachziehe. Aus dem Osten, meine ich. Vor ein paar Jahren nannte man sowas Verrat. Jetzt komm nicht noch mit deinem Klassenkampf-ABC, von wegen Solidarität und so. Du musst schon was Geeignetes für mich finden. Ich habe Verdin gegenüber versichert, dass ich niemanden... Verdin? Ja. Direktor Verdin. Er macht es Klick, Eddie. Du meinst doch nicht etwa unseren Partner im Frankreich-Geschäft? Ja, genau den. Was denn? Der ist jetzt hier? Er verzog immer sein Gesicht, wenn du seinen Namen aussprachst. Sagtest Verdun statt Verdin. Ja, richtig. Moment mal. Jetzt begreife ich. Verdin sitzt bei AMC. Ja, da hast du ja ganz clever unsere alte Verbindung benutzt. French Connection, was? Warum auch nicht, Eddie? Übrigens, du hattest nicht weniger Chancen als ich. Was war das? Ach, irgend so ein Trottel, den ich lesen kann. Ja, wieso? Weil hier und unten in der Garage im Erdgeschoss und überall oben neben den Türen eine Anzeige blinkt. Wartungsarbeiten? Bitte Nebenlift benutzen. Respekt. Gute Arbeit. Ja. Tja, wie in deinen besten Zeiten. Gestern war Sonntag. Da lässt sich schon was anfangen. Programme umstellen, Kontakte unterbrechen, umpolen. Wenn du gestern daran gebastelt hast, wie sind dann aber heute früh die Leute in die Chefetage gelangt? Ach, alle haben sich schön brav von den beiden anderen Fahrstühlen rauf und runter kutschen lassen, die fürs Fußvolk. Du siehst, deutsche Disziplin, hier wie dort. Ja, und die Warnung bei mir hätte doch auch blinken müssen. Stattdessen öffnete sich nach Eingabe meiner Karte die Tür. Alles Timing. Hab dich schließlich erwartet. Mhm. Tja, und wie geht das Spielchen nun weiter? Ganz einfach. Was ich hier in der Hand halte, ist ähnlich konstruiert wie die Infrarotfernbedienung deiner Glotze. Ich richte das Ding auf den Schaltkasten unseres Liftes, drücke die Taste und... Können wir nun schnell oder langsam machen? Unser Aufstieg. So. Jetzt drücke ich zur Abwechslung mal wieder die Stopptaste. Siehst du? Erhalten. Die Höhe kannst du auf dem Leuchtbild ablesen. 35 Meter. Zigarettenpause. Ja. Ich bin nicht Ihr lieber Direktor Verdin, Herr Nündelt, und ich glaube auch nicht, dass ich es sein werde, wenn Sie es schaffen sollten, Dr. Leimke aus dieser bedenklichen Lage zu befreien. Ja, hätten Sie korrekt Ihre Pflicht getan, säße Ihr Chef jetzt nicht im Fahrstuhl fest. Denn meines Wissens sind Sie, allein Sie, Herr Nündelt, während seiner Abwesenheit für die Sicherheit im Hause verantwortlich. Alles Weitere später. Herr Nündelt... Schalten Sie jetzt das Mikro im Fahrstuhl hierher in mein Büro. Halt, einen Augenblick noch. Sie sollten vorsichtshalber die Feuerwehr und das technische Hilfswerk anfordern, aber bitte unauffällig für die Öffentlichkeit. So, und jetzt schalten Sie mich drauf. Eddie. Ja? Es macht keinen Sinn. Was macht keinen Sinn? In diesem Kasten hier zu hocken zwischen ganz oben und ganz unten. mit Worten an uns herumzukratzen, bis wir die Nerven verlieren. Am Ende werden wir noch voneinander losgehen. Was dachtest du, weshalb ich dich aufgesucht habe? Um dir um den Hals zu fallen? Mensch, nun nimm endlich Vernunft an! Mach dieser idiotischen Hängepartie ein Ende. Chefetage oder Tiefgarage, mir egal. Eddie, ich gebe dir mein Wort. Dein Wort worauf? Dass du mir wieder einen Arschtritt versetzt? Nur diesmal noch kräftiger, was? Schon neurotisch bei dir, was? Irgendwann muss jeder mal einen Schlussstrich ziehen. Abrechnen. Lebensbilanz. Abrechnen. Und wie? Kannst du es dir nicht denken? Dann sag's mir. Entweder oder. So einfach ist das Leben. Also, ich höre. Entweder? Du sorgst für meine Zukunft, für meinen Einstieg. Damit wäre uns beiden geholfen. Oder? Immer, wenn ich an mein bisheriges Leben denke, sehe ich dich vor mir. Albträume haben wir alle. Verdrängte Realität. Mangelndes Konfliktbewusstsein, Identitätsbruch. Damit müssen wir heutzutage leben lernen. Du, ich nicht. Das kann ich nicht. Ich muss was tun. So, dass ich mir sagen kann, das, was war, ist abgeschlossen. Es existiert nicht mehr. Auch in mir nicht. Niemand kann seine Vergangenheit abstreifen wie ein Hemd. Niemand, Eddie. Du bist wirklich ein armes Schwein, Eddie. Und nun? Fahrstühle geraten manchmal außer Kontrolle. Dann stürzen sie in die Tiefe. Und wo willst du bleiben, wenn dieser Kasten nach unten absaust? Dann gehen wir doch beide drauf. Ich werde vorher aussteigen. Ich verlasse vorher unsere Hängepartie. Nicht durch die Tür. Durch die Luke. Da. Über uns. Durch die Luke? Ja. Die ist für Notfälle gedacht. Wenn wir oben angekommen sind, unter dem Kabelhaus, dann lasse ich dich allein zurück. Ach, und du glaubst, ich lasse dich so ohne weiteres aussteigen? Wird dir kaum gelingen, mich zurückzuhalten. Über das, was du da planst, würde selbst die legendäre Miss Marple den Kopf schütteln. Jedermann weiß, dass moderne Aufzüge einen Fallschutz haben. Du unterschätzt mich schon wieder. Natürlich habe ich die Gunst der nächtlichen Stunde auch genutzt und die Fallsicherung entschärft. Du bist wirklich kaputt, Eddie. Und wer hat mich kaputt gespielt? Doch Leute wie du. Solche mit zwei Gesichtern. Du brauchst einen Prügelknaben jetzt, nicht? Ich verstehe es. Denkst du, ich weiß nicht, was in deinen Gehirnwindungen abläuft? Wenn ich dich draufgehen lasse, erfahre ich nie, wo du die abgezweigten Sümmchen aufbewahrst. Aber ich krieg's auch so raus. Wetten? Für was hältst du dich eigentlich, du kleines Arschloch? Du nicht nochmal, Leimke! Vor 15 Jahren erinnerst du dich? Du wurdest mir zugestellt. Deine Kaderakte stimmte zugegeben, aber Militär hast du mit Doppel-L geschrieben. Ich war schließlich nicht für den Briefverkehr, sondern für die technische Ausrüstung deines Betriebes zuständig. Zugegeben, technisch hattest du was drauf. Deine Direktschaltung damals, als uns die Herren von der Maschinenbaufirma aus Lyon besuchten, live in die Bezirksleitung. Exzellent. Tja, Geschäft und Politik in Übereinstimmung zu bringen, darum ging es. Und dafür war euch jedes Mittel recht. Eddie, ich sag lieber uns. Und denkst du, dass es hier anders ist? Jedenfalls hast du ein gutes Gedächtnis. Allerdings. Weiß dein Freund Verdin eigentlich, wie du zu deinem akademischen Grad gekommen bist? Du als Chef unserer unauffälligen, aber ungemein devisenträchtigen Handelsagentur Colimex. Es würde dich nicht interessieren. Kosmetik gehört auch hier zum Geschäft. Solange du funktionierst, ja. Aber was dich angeht, habe ich da eigentlich auch keine Bedenken. Ich nehme es einfach als Kompliment, okay? Wusstest immer zu drehen, wie es dir in den Kram passt. Tja, ist so ein Reflex bei mir. Ja. Hör mal zu. Die Hälfte vom Rest für mich, und ein Job. Einverstanden. Ausgeschlossen, es geht nicht. Was geht nicht? Ich kann dir nichts geben, ich habe es nicht. Wo ist das Geld dann? Connie Max ist in AMC eingegangen. Unmittelbar danach wurden die Konten gesperrt. Ich komme da nicht mehr ran. Und mein Abschlag, wo hattest du den her? Unser lieber, guter alter Prämienfonds. Tja, das war das Letzte, was ich für dich noch tun konnte. Aber bald für dich, Eddie. Ach, du bist wirklich rührend. Mensch, Eddie, du hab doch Verständnis. Gott, ich Idiot. Warum kommt mir erst jetzt die Erleuchtung? Weil du schön brav abgewickelt hast, durftest du hier einsteigen. So einfach ist das im Leben. Was war denn das? Komisch, nichts. Sag mal, du oberster Unternehmenssicherer, könnte es sein, dass uns deine neuen Mitarbeiter angezapft haben? Möglich. Tja, möglich ist alles. Eddie. Zu, du Dialektiker. Eine Zeit lang saßen wir beide mal in einem Boot, okay, aber das Boot ist untergegangen. Und in diesem Fahrstuhl bist du fehl am Platz, unerwünscht. Woher nimmst du das Recht, über mich zu entscheiden? Ha? Du und deinesgleichen. Ihr seid blinde Eiferer geworden. Ihr zetert und wettert gegen eine neue Ordnung an, weil ihr deren Chancen nicht erkennt. Vielleicht hast du recht. Mag sein, ich habe wirklich nichts auf deiner Chefetage zu suchen, aber... Aber mein gesunder Menschenverstand sagt mir... Na, endlich sagt er dir das Richtige. Bring den Fahrstuhl zum Halten und lass mich aussteigen. Verdammt, ich habe ihn nicht in Gang gesetzt. Das Ding wird schneller. Menschenskind, tu was. Komm her. Schnell. Nimm die beiden Drahtenden. Wenn ich dir sage, dann hältst du sie aneinander. Los, jetzt! Nicht viel übrig geblieben. Aber diese kleine Einlage, die stammt nicht von mir. Nicht von dir? Nee. Wirklich nicht? Ich sag dir's doch. Was hältst du von einem Schluck? Auf den Schreck. Ich brauch sowas nicht. Meine Nerven sind noch stabil. Naja. Wenn ich will, der hat schon, sagte die Arme und griff den nächsten. Zurück, weg von dem Aktenkoffer. Den zweiten Griff wirst du nicht tun. Bleib stehen, rühr dich nicht. Erst den Flachmann, dann den Ballermann, ha? Benimmst dich wie ein Anfänger. Gib her, die Pistole, gib's her. Danke. Spielen wir noch ein bisschen Seilschaft. Wollen wir doch mal sehen, ob mein Spielzeug wieder funktioniert. Wer sagt's denn? Es geht aufwärts. Diesmal hoffentlich ohne Unterbrechung. Darf ich wenigstens meinen Aktenkoffer wieder schließen? Ja, schließ ihn. Und wir erledigen dann den Rest wie die Fische. Okay. Ich glaube wirklich, du bist verrückt, Eddie. Ich? Die Menschheit ist verrückt, Anna. Die ganze Welt. Da geht was den Bach runter. Und? Das Karussell dreht sich weiter. Als wäre nichts geschehen. Es muss sich weiter drehen, Eddie. Es muss. Was siehst du mich so an? Angst? Es geht schnell. Ein paar Sekunden, dann bist du unten. Befreit. Und Ich kann wieder durchatmen, weil wir die Rechnung dann beide bezahlt haben. Keine Sorge, ich bin nicht verrückt. Aber eine verdammte Krämerseele! Niemand kann aus seiner Haut, niemand! Ja, ich habe Sie verstanden, Nündelt, genau so. Lassen Sie es aber vorerst nicht nochmal zu so einem Durchsacken kommen. Hat ohnehin schon Verdacht geschöpft, dieser Herr Zubringe. Natürlich überschätzt sich das ostdeutsche Cleverle. Also, Nündelt, ich verlasse mich auf Sie. Ablauf wie besprochen. Und jetzt schalten Sie mich bitte wieder in die Kabine. So, die Chefetage, Herr Doktor. An jedem normalen Tag warst du nun angekommen, konntest seelenruhig aussteigen, in dein Büro gehen, die Sekretärin half dir aus dem Mantel und dann nahmst du deine segensreiche Tätigkeit auf. Nur heute ist es ein bisschen anders. Eddie, wenn du tatsächlich, also angenommen, du kommst hier raus und ich, weißt du, was dich erwartet? Mhm. Lebenslänglich. Aber dann mit dem Gefühl, dass es eine Gerechtigkeit gibt. In dem Zustand ertrage ich auch so ein paar Jahre noch. So. Und jetzt die letzte Etappe. Bis ganz oben. Was ist los? Was erholt sich nicht? Nichts. Nicht die kleinste Bewegung. Nervös? Komm mir von draußen eine in die Quere. Macht meine Elektronik so. Meinst du? Aber wer? Deine Leute. Und du weißt, dass es so ist. Bist doch hier die Obersicherung. Tja, im Augenblick ziemlich wirkungslos, wie du siehst. Du hast mich ausgeschaltet. Was geht's so? Ich verstehe, ich habe dich ausgeschaltet, aber das Sicherheitssystem läuft mit Notstromaggregat weiter. Scheiße. Jetzt ist auch noch das Licht weg. Aber du bist doch stolzer Besitzer eines Gasfeuerzeugs. Mach dich nicht noch lustig über mich, hä? Notbeleuchtung. Auch nicht. Im Normalfall müsste sie brennen jetzt. Wir haben keinen Normalfall. Da liegen welche auf der Lauer. Haben uns unter ihre Kontrolle gebracht und warten. Meine Leute haben dich im Griff, seit du in der Tiefgarage den Fahrstuhl gekapert hast. Vergiss nicht, Eddie, dass die Sicherungstechnik hier wirklich Weltniveau hat. Ja, es tut mir leid für dich. Du mit deiner scheiß Ironie. Weißt du, genau genommen bist du doch auch schon zum Überläufer geworden, allerdings einer von der üblen Sorte. Nur ums Geld geht's dir. Abkassieren willst du. Auf die billigste Tour deinen Schnitt. Spiel du dich nicht als Richter auf, ja? So, geladen und entsichert. Wie wir es gelernt haben im E-Fall. Und so bleibt es, bis wir beide hier raus sind. Wir fahren jetzt runter in die Tiefgarage. Dort werden wir aussteigen, zu deinem Auto gehen und zu deiner Bank fahren. Das geht doch nicht gut, Eddie. Mensch, sei doch vernünftig. Ich werde dich als Geisel mitnehmen, Arno. Als Geisel. Die Welt werde ich in Schach halten, bis sie endlich wieder zur Vernunft kommt. Vernunft, Vernunft. Was meinst du mit Vernunft? Unsere alte Ordnung vielleicht. Muss es immer eine Ordnung sein oder ein System? Kann es nicht einfach ein Miteinander sein? Es steht uns nicht zu, solche Gedanken zu äußern, Eddie. Wir sind dazu da, unsere Pflicht zu tun. Das ist nun mal so. Die einen denken, die anderen führen aus und die Dritten sorgen fürs Gleichgewicht, für die Stabilität. Junge, steck doch das Ding endlich. Bleib da, wo du bist. Sag ihnen, sie sollen diesen scheiß Fahrstuhl bewegen. Los, sag es ihnen. Den Fall müsst ihr doch auch vorgesehen haben. Wir sind für alle Fälle gewappnet. Herr Nündelt, handeln Sie entsprechend. Ah, wer sagt's denn? Hast wieder folgsame Hunde um dich geschart. Was ist das? Die ziehen uns ja nach oben. Ah, sie werden schon wissen, was sie tun. Das hast du schon früher immer gebraucht, diesen Satz. Wenn es um die Partei ging, um die führende Kraft. Ich hasse dich auch noch. Tja, du hast mich, weil du dich hast. Weil du nicht mehr zurechtkommst mit dir, mit deinem Leben. Mit dem, was sich verändert hat und so. Halt den Mund. Aber nicht recht, du sollst die Schnauze halten. Du denn wahnsinnig? Mein lieber Mann, das war aber knapp. Hören Sie, Herr Nündelt, oder wer auch immer da seine Lauscher reinhängt, Sie werden sich doch einer Weisung Ihres Chefs nicht widersetzen. Also, runter mit der Gondel jetzt. Bisschen plötzlich, sonst knallt's, aber diesmal richtig. Und nicht nur in den Aktenkoffer. Na bitte. Und jetzt bis in die Tiefgarage. Immer schön abwärts, wie im Leben. Was, Arno? Wenn man erst über den Berg ist, geht's abwärts. Bis zum... Was soll das? Arno! Die können doch nicht... Arno! Arno! Das sind Sie wahnsinnig, Nündelt? Wie konnte das passieren? Sie haben versagt, erbärmlich versagt! Leiten Sie die nötigen Schritte ein, kommen Sie dann in mein Büro. Tut mir leid, Arno. Aber dieser Mensch wusste zu viel von dir, von uns. Tut mir wirklich leid. Risiken können auch wir uns nicht erlauben. Es ist immer noch jemand oben drüber, der tatsächlich alles lenkt. Und so lässt der westdeutsche Geschäftsmann knallhart die ostdeutschen Cleverles gnadenlos in die Tiefe stürzen und schiebt, wie einfach, die Schuld auf den Hausmeister. Risiken kann man sich auch nicht erlauben. Das war Hängepartie, ein Kriminalhörspiel von Klaus G. Zabel, über den uns leider nichts Näheres bekannt ist. Es sprachen Volkmar Kleinert, Peter Reusse und Klaus Piontek. Für den tollen Aufzugsklang haben Alexander Brennecke und Bernd Friebel gesorgt und die Regie führte Detlef Kurzweg. Es war eine Produktion aus dem Jahr 1991 vom Funkhaus Berlin, eine kurzlebige Rundfunkanstalt, geboren in der Wendezeit. Ein Hörspiel über Seilschaften im Aufzug, zudem bekanntlich ein idealer Ort zum Platzieren von Wanzen. Das hatte ja regelrecht Stasi-Qualität. Dass ein ehemaliger Stasi-Mitarbeiter für die Sicherheit zuständig sein soll, ist auch fast selbstverständlich. Und dass die French Connection ihre Finger im Spiel hat, würzt das Ganze angenehm. Wo haben Sie Ihren Urlaub verbracht? An der Ostsee? Auf Rügen? Alles proper? Alles schick? Wie westdeutsche Investoren diese Insel nach der Wende aufrollten, können Sie gleich erleben. Ich nehme Sie mit zu dem obligatorischen Spaziergang an der Ostsee. Ziehen Sie sich warm an und bleiben Sie standhaft, sonst werden Sie gleich weggefegt. Eins sage ich dir, morgen Nachmittag laufen wir nicht so weit. Tut die Hüfte weh? Na, was denn sonst? Du machst es dir gleich schon gemütlich und legst die Beine hoch. Antje, hör mit dem Gelaber auf. Entschuldige. Scheiß Ostwind, hier ist das reinste Gift für meine Knochen. Ja. Urlaubswetter ist es nicht. Was soll das denn heißen? Nichts, Jörg. Ich meine doch nur... Glaubst du, mir macht es Spaß, mitten im Winter in dieser Bruchbude zu hausen? Hab ich ja nicht gesagt. Na also, dann halt den Mund. Gibst du mir mal die Autoschlüssel? Warum das? Ich habe meine Brille im Auto gelassen. Vergiss ja nicht abzuschließen. Steckt sie denn nur? Ich hatte sie doch ins Handschuhfach gelegt. Jörg! Mein Gott! Jörg! Jörg! Guten Tag, Frau Hellmann. Wie geht es Ihnen? Wer sind Sie? Mein Name ist Pritzke. Silvia Pritzke. Es tut mir so leid, das mit Jürgen. Wie konnte das nur passieren? Eine Gasexplosion, sagt die Polizei. Das ganze Ferienhaus ist explodiert. Ach Gott. Sie ernst? Wie war Ihr Name? Pritzke. Silvia. Ich hatte geschäftlich mit Ihrem Mann zu tun. Sie können wirklich von Glück sagen, dass Sie mit heiler Haut davon gekommen sind. Wenn ich nicht zum Wagen gegangen wäre, mein Gott. Sie müssen schnell wieder auf die Beine kommen, Frau Hellmann. Versprechen Sie mir das. Auf Wiedersehen. Wer ist diese Frau? Guten Abend, Daniel. Schön, Sie zu sehen. Kommen Sie, setzen Sie sich. Guten Abend, Charlotte. Lieber Ottmar, mein aufrichtiges Beileid wegen Ihres Bruders. Danke. Ich bin heute Morgen erst aus den Staaten zurückgekommen. Was ist passiert? Was ist mit Antje? Es geht ihr gut. Sie hat unverschämtes Glück gehabt. Ein Nervenschock natürlich. Aber wie ist es denn passiert? Eine undichte Gasleitung in diesem Ferienhaus auf Rügen.